7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und ich bin zurück aus der Urlaubspause. Ich habe neue Energie getankt und bin bereit für einen weiteren heißen Ritt hier mit dem MMA Radio Schlachtross, möchte ich fast schon sagen. Es ist natürlich eine Menge passiert, klar, das wird euch auch nicht verborgen geblieben sein. UFC 190 in Rio de Janeiro ging über die Bühne. Es wurden neue Kämpfer angesetzt, Anderson Silva wurde endgültig gesperrt. So ein paar Sachen werde ich jetzt hier zu Beginn auch nochmal ganz kurz kommentieren. Aber im Großen und Ganzen ist das hier erstmal so eine Art Welcome-Back-Show von mir. Nicht allzu viele News mit dabei, ein paar Kampfansetzungen. Und ich denke mal, so richtig ins Eingemachte gehen wir dann wieder am Freitag. Da werde ich dann so ein bisschen auf die anstehende Fight Night blicken und mittwochs kommen in der Regel die meisten UFC-News rein, also die werde ich dann auch noch mit einbeziehen, gar keine Frage. Was sich nicht geändert hat, auch nach der Sommerpause nicht, ist mein Aufruf an euch, MMA Radio auf Twitter zu followen, @mmaradio.de, einfach mal auf followen drücken und ja, ich poste da eigentlich immer morgens, manchmal auch zwischendrin die relevantesten Neuigkeiten aus der UFC-Welt. Also ich versuche euch mit aus meiner Sicht belanglosem Scheiß zu verschonen und poste eigentlich immer nur die Sachen, die wirklich wichtig sind. Also ihr könnt es ja mal ausprobieren. Wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr einfach wieder entfollowen. Gleiches gilt für Facebook. Da poste ich dieselben Nachrichten. Also sucht nach MMA Radio. Das Logo dürfte euch ja bekannt sein. Und klickt auf Gefällt mir. Was ich auch noch so ein bisschen mehr forcieren will in den nächsten Monaten, muss man ja sagen, ist weiterhin diese Hörerfragen-Geschichte. Also schickt mir Fragen oder Themenvorschläge, entweder via Facebook oder via Twitter oder wenn ihr wollt, könnt ihr das auch über mmaradio@nonpg.de tun, also in Form einer E-Mail. Und das würde mir wirklich richtig gut gefallen, wenn wir dieses Baby noch so ein bisschen antreiben könnten mit Themenvorschläge und Hörerfragen. Denn ja, so eine Interaktion mit euch, da hätte ich wirklich Lust zu. Und ich werde auch nicht müde, diese Aktion immer wieder hier anzupreisen. Dann der letzte wichtige Punkt auf meiner Hausmeistertätigkeitsliste ist natürlich iTunes. iTunes-Bewertungen sind das neue Brot des Künstlers, muss man sagen. Da klingelt meine Tochter Storm, das ist sehr sympathisch von ihr. Ja, ihr könnt, wenn ihr auf iTunes MMA Radio hört, einfach mal kurz das Profil von MMA Radio ansteuern und eure Bewertung abgeben, entweder mit einem kleinen Text oder einfach nur ein paar Sterne da lassen. Das würde mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, denn ja, diese Sterne sind ausschlaggebend dafür, wo MMA Radio dann in den Rankings, nenne ich es jetzt einfach mal, landen wird. Und ja, mein Anliegen ist natürlich schon mit MMA Radio so viel wie möglich Zuhörer zu gewinnen. Und ja, dazu gehört dann halt auch eine ordentliche Bewertung, sage ich jetzt mal. Für alle, die das jetzt auf YouTube schauen und sich wundern, warum es diesmal kein Video gibt, also kein Video von mir, wie ich das hier einspreche, das ist ganz einfach. Im Vorfeld zur letzten Vier Ecken 211er Ausgabe haben Pocho, Chris und ich uns ja zusammengesetzt und beschlossen, dass wir die Videogeschichte nur zu besonderen Anlässen in Zukunft machen werden und ja, ich werde das hier auch einfach erstmal so durchziehen und MMA Radio nur als Podcast veröffentlichen und ja, bei besonderen Anlässen gibt's dann natürlich auch wieder mich in Form eines Bildes zu bestaunen, so muss man sagen. So, jetzt wie angekündigt, ich blicke nochmal so ein bisschen zurück auf die Sachen, die bei mir hängen geblieben sind aus den letzten zwei Wochen. Natürlich Ronda Rousey, auf den Kampf will ich gar nicht eingehen. Was mich überrascht hat, ist, dass Ronda Rousey wohl die UFC 189 Buy Rate geschlagen haben dürfte mit ihrem Pay-Per-View in Rio de Janeiro. Damit konnte man irgendwie nicht rechnen. Die letzten Meldungen, die ich so mitbekommen habe, UFC 189 wird so bei 800.000 verkauften Pay-Per-Views liegen. Also das bedeutet, da ist man ein bisschen hinter den Erwartungen mittlerweile zurück. Also eigentlich war ja 1 Million das angestrebte Ziel. Jetzt ist man so ein bisschen dahinter zurückgeblieben. Ronda Rouseys Pay-Per-View, UFC 190, da sieht es danach aus, dass man über die Million kommen wird. Sind natürlich ja noch sehr, sehr frühe Zahlen. Kann man jetzt noch nicht so richtig was drauf geben, sage ich jetzt mal. Aber alle Indikatoren sprechen dafür, dass UFC 190 größer und häufiger gesehen wurde als UFC 189. Und das ist natürlich schon eine Riesenüberraschung, weil eigentlich wurde uns von der UFC so ein bisschen klar gemacht, dass UFC 189 der große Pay-Per-View ist mit den meisten verkauften Pay-Per-Views. Und UFC 190 wirkte auf mich auch mehr oder weniger so, dass man mit Rousey diese Rio-Card ein bisschen retten wollte, weil ja, wer sollte da sonst kämpfen bei diesem Pay-Per-View? Und mit Ronda Rousey hatte man dann jemanden da, der international bekannt war, und ich dachte, ja, die soll diese Card retten, aber sie hat viel, viel mehr getan. Sie hat wahrscheinlich die bislang höchste Pay-Per-View-Buy-Rate für 2015 hingelegt, und es ist nicht auszumalen, was es für eine Pay-Per-View-Buy-Rate geben würde, sollte es irgendwann zu dem Ronda Rousey Chris Cyborg Justino Kampf kommen, der immer noch thematisiert wird. Jetzt sieht es erstmal so aus, als ob Ronda Rousey tatsächlich als nächstes auf Misha Tate treffen wird. Das wird ganz interessant zu beobachten sein. Außerdem hat sich Amanda Nunes noch mit ins Gespräch gebracht, einen guten Kampf gezeigt gegen Sarah McMahon. Also ja, aber insgesamt das Beeindruckende für mich ist wirklich, dass Ronda Rousey, nur sie eigentlich, diesen Pay-Per-View so gut verkauft hat. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Vielleicht noch ein kurzes Wort zur ersten MaxDome-Übertragung. Ich selber habe es nicht gesehen auf MaxDome. Und die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren eigentlich durchweg positiv. Oder vielleicht sollte ich sagen, ich habe nichts Negatives gehört. So muss man es im Endeffekt sagen. Ich werde mich bei UFC 191 selber mal ein Bild davon machen, von der ganzen Geschichte. Ich denke, dass viele jetzt auch nochmal auf diverse Internetplattformen zurückgegriffen haben bei diesem Pay-Per-View. Und ja, ich würde weiterhin sagen, wir sollten MaxDome die Chance geben, uns zu beweisen, dass sie da ja gute Arbeit leisten. Ich glaube, den beiden Kommentatoren kann man schon ja so einen kleinen Vertrauensvorschuss geben. Die sind eigentlich gut, soweit ich das beurteilen kann. Und wie gesagt, bei UFC 191 werde ich mir selber davon ein Bild machen und dann hier natürlich auch wieder berichten. Ricky berichtet von der MaxDome Front. So, Anderson Silva wurde nun endgültig gesperrt, wenig überraschend, für 12 Monate. Er musste seine komplette Gage auch noch abgeben wieder. Also es sind, glaube ich, $380.000 oder so, die er da an Strafe zahlen musste. Das alles ist gar nicht so überraschend gewesen. Das eher Überraschende oder Traurige war natürlich die Art und Weise, wie er rechtfertigen wollte, dass er hier gedopt hat. Denn wir brauchen nicht lange um den heißen Brei drumherum reden. Ich weiß, es gilt immer so ein bisschen das Prinzip, solange man es jemandem nicht hundertprozentig nachgewiesen hat, dann gilt er als unschuldig. Ist richtig, aber hier liegen die Fakten im Endeffekt auf dem Tisch. Und wenn, und darauf komme ich jetzt eigentlich, oder wollte ich eigentlich zu sprechen kommen, und wenn du dann mit so einer Ausrede wie Anderson Silva um die Ecke kommst, dass irgendjemand vorgestellt hat, der eine blaue Flüssigkeit aus Thailand hat, die dir irgendwie hilft, also wenn das deine Ausrede ist, und ich fasse es mal ein bisschen besser zusammen, natürlich wurde er gefragt, wie können Sie sich das erklären, dass Sie diesen Doping-Test nicht bestanden haben. Und da war, wie gesagt, seine Erklärung, ja, er hat jemanden kennengelernt aus Thailand, hat er dem eine Flüssigkeit mitgebracht, dem guten Anderson Silva, und die hat er mal genommen, und zwar gegen Potenzprobleme, wie er sagt. Also eigentlich ist es so absurd, dass es nur wahr sein kann, weil wer kommt auf so eine Scheiße? Also er will praktisch der Nevada State Athletic Commission klar machen, dass er sich eine blaue Flüssigkeit aus Thailand reingepfiffen hat von einem Typen, den er mehr oder weniger seit ein paar Tagen kennt, und das alles nur, damit er ein Hoch bekommt. Und das muss er ja mehrfach getan haben, denn er wurde ja vor dem Kampf und nach dem Kampf positiv getestet, also im Vorlauf zum Kampf, nicht ein paar Stunden vor dem Kampf, sondern mehrere, ich glaube, es waren Wochen, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber es war auf jeden Fall, er muss diese Flüssigkeit nochmal getrunken haben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein UFC-Kämpfer bin, der auf dieses Comeback hinfiebert, man weiß, was für Erwartungen seitens der UFC ihm entgegengebracht wurden, dann ist das für mich völlig unverständlich, wie man irgendeine Flüssigkeit aus Thailand mal trinken kann, ohne sich vielleicht mal zu informieren, was das für Auswirkungen haben könnte. Ob das vielleicht irgendwie verboten ist, das könnte man wahrscheinlich relativ leicht rausfinden, indem man einfach bei der Nevada State Athletic Commission nachfragt. Es ist einfach, ich hasse das, über solche Themen zu sprechen, weil ich möchte Anderson Silva als den größten Kämpfer aller Zeiten irgendwie im Gedächtnis behalten. Ich war so beeindruckt von ihm, als er gekämpft hat. Und irgendwie stürzt das alles gerade wie so ein Kartenhaus zusammen. Und das, diese erste Niederlage gegen Chris Weidman, damit komme ich noch klar. Aber dann dieses zweite Ding mit dem gebrochenen Schienbein und Wadenbein, das war schon schlimm mit anzugucken, einfach emotional. Dann der Kampf gegen Nick Diaz hat mich nicht besonders überzeugt. Das war nicht der Anderson Silva, den ich früher toll fand. Und jetzt auch ja seine Ausrede mit der Dopinggeschichte und so, das ist eigentlich traurig, dass so ein großartiger Kämpfer nicht die Eier in der Hose hat und einfach sagt, okay, ich habe was genommen, ich dachte, ich kann damit vielleicht auch so ein bisschen meine Nervosität in den Griff bekommen. Immerhin war das für ihn ein ganz wichtiger Kampf nach diesen zwei Niederlagen, nach dieser schweren Fußverletzung. Und ich glaube, so ein bisschen hätte jeder Verständnis ihm entgegenbringen können, wenn er gesagt hätte, ich musste irgendwas nehmen, um mir sicher zu gehen, oder um sicher zu gehen, dass ich diesen Kampf bestehen kann. Und keine Ahnung, ich habe hier ein Mittel genommen, das hat mir versprochen, dass ich widerstandsfähiger bin oder härter trainieren kann. Weiß der Kuckuck. Ich hätte es nicht gut gefunden und mit Sicherheit hätte ich auch gesagt, ja, okay, dann hättest du halt nicht kämpfen dürfen. Aber der Scheiß jetzt, dass er uns praktisch rotzfrech in die Fresse lügt, das finde ich fürchterlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Silva wurde gesperrt bis Ende Januar. Also die Sperre wirkt rückwirkend ab dem Kampftag. 31.01. oder wann das war, ich weiß es gar nicht mehr. Ende Januar auf jeden Fall. Was auch noch interessant war, beim WSOF, World Series of Fighting Event, gab es so ein kleines Match, muss man fast schon sagen, zwischen den Diaz-Brüdern und den Dagestani All-Stars, nenne ich sie jetzt einfach mal. Es war wohl so, dass sich eine Gruppe um Khabib Nurmagomedov mit den Diaz-Brüdern so ein bisschen in die Haare bekommen haben. Das alles während dem ist ja da kein Oktagon bei WSOF, aber dann sage ich mal, im Ring Paharis und Jake Shields gegenüberstanden. Und das Ganze muss dann irgendwie eskaliert sein. Nick Diaz hat wohl ein Bier in Richtung Nurmagomedov geworfen. Securities konnten die beiden noch so ein bisschen trennen. Das ging dann draußen im Foyer des Hotels weiter, dass sie sich da geprügelt haben und mit Schildern beworfen haben. Das sind ziemlich üble Szenen, muss man ganz ehrlich sagen. Könnt ihr auch auf YouTube euch mal angucken, falls ihr es nicht eh schon getan habt. Davon gehe ich natürlich aus. Die Frage ist natürlich, wie die UFC jetzt hier reagieren wird, weil eigentlich ist das, also eigentlich möchtest du als Organisation nicht, dass sich deine Kämpfer auf anderen Events so verhalten. Die Frage ist, kann man die jetzt deswegen suspendieren oder ist es halt einfach mal drin, dass sich Männer in die Haare bekommen und dann ausflippen? Schwierig zu sagen. Also ich denke mir schon so, bei Nick Diaz ist irgendwann auch mal das Maß voll. Ich meine, das ist ein erwachsener Mann mittlerweile, der sich jedes Mal einen reinzieht, bevor er kämpfen geht. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich finde diese Regel, dass man nicht kiffen darf, finde ich völlig absurd, aber sei es drum. Dennoch, er kennt diese Regeln und hält sich nie dran. Und dann passiert jetzt hier auch noch sowas. Bei Nick Diaz würde ich seitens der UFC jetzt, glaube ich, mal sagen, okay, uns reicht's jetzt. Also da ist zu viel passiert, um dass du jetzt einfach immer wieder ihm noch eine Chance geben kannst. Und ich verstehe, dass Nick Diaz finanziell gesehen für die UFC vielleicht wichtig ist und ein großer Draw ist. Und natürlich würde ich sofort einschalten, wenn er wieder kämpft. Ist alles gar keine Frage. Aber das passt halt nicht zu dem Image, das sich die UFC aktuell verpassen möchte. Diese reine, cleane, ist vielleicht der bessere Ausdruck, cleane Sportorganisation zu sein, die ein klares Konzept hat, klare Regeln, an die man sich halten muss. Und da passt sowas eigentlich überhaupt nicht hin. Bei Nurmagomedov würde ich jetzt sagen, ja gut, das war sein erstes Vergehen. Weiß ich nicht, der ist jetzt eh verletzt. machst du so eine Fake-Suspendierung von 6 Monaten und fertig ist es. Bei den anderen Kämpfern, die da noch mit dabei waren, würde ich es ähnlich machen, Nate Diaz und so weiter und so fort. Aber ja, es ist aus meiner Sicht wirft es halt wieder kein gutes Bild auf die UFC und gerade in diesen Zeiten, wo sie eben versuchen, sich das Sauberman-Image so ein bisschen zu verpassen, ist das natürlich nicht unbedingt die Art und Weise, wie man dann in den Medien vertreten sein möchte. Ja, muss man definitiv so sagen. Dann Fight Announcements, habe ich heute relativ viele dabei. Mir geht es natürlich weniger um die Fight Announcements an sich, sondern es geht mehr darum, was ich von den Kämpfen und Events mir erwarte. UFC 194, ihr werdet es mitbekommen haben, Jose Aldo gegen Conor McGregor, Champion versus Interims Champion. Co-Main Event ist Chris Weidman versus Luke Rockhold und der dritte Fight auf der Card, Jacare Souza gegen Yoel Romero. Das Ganze am 12.12. in Las Vegas, UFC 194, ist natürlich eine phänomenale Card. Also diese drei Kämpfe, die ich euch jetzt gerade genannt habe, die reichen für mich schon aus, um für dieses Event, weiß ich nicht, ich würde glaube locker und lässig hier die 80, 90 Dollar liegen lassen, wenn ich so viel zahlen müsste. Gott sei Dank müssen wir das ja in Deutschland nicht. Wir kommen ja mit 15, 16 Euro ganz gut davon, ganz gut weg. Ja, die Card klingt bislang schon phänomenal. Ich habe riesen Bock drauf. Ich bin auch immer noch total heiß auf Conor gegen Jose Aldo. Jetzt schon darüber zu sprechen, wer da wo Vorteile hat, macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Weidman gegen Rockhold ist für mich fast der größere Kampf, also einfach so competitionmäßig. Bei Aldo habe ich das Gefühl, der ist eher am Ende seiner Karriere. Bei Conor habe ich schon das Gefühl, dass er ja momentan am besten ist. Aber ich glaube, dass Conor McGregor nicht ein so guter Kämpfer ist wie ein Chris Weidman. Ja, also das hat, ja, er hat bislang alles das gewonnen, was ihm die UFC vor die Fäuste gestellt hat und er hat auch immer bewiesen, dass er mit seinen Vorhersagen recht hat und so weiter und so fort. Aber man muss immer mal wieder so ein kleines Fragezeichen dahinter machen, wie wäre der Kampf gegen Chad Mendes gelaufen, wenn Chad Mendes wirklich ein volles Trainingscamp gehabt hätte. Deswegen, ich glaube, Weidman gegen Rockhold ist einer der größten Kämpfe, den du aktuell machen kannst in der UFC. Einfach so competitionmäßig. Jacare gegen Yoel Romero, sehr clever, diesen Kampf mit auf diese Karte zu packen. Denn der Sieger aus diesem Kampf wird dann wahrscheinlich auf den alten oder neuen Middleweight Champion treffen. Das gefällt mir auch ganz gut. Auch wenn Conor oder Aldo ausfallen würden, hätte man mit Weidman gegen Rockhold einen richtig, richtig starken Main Event. Das ist ja auch wieder das Besondere, dass die Featherweights den Main Event stellen. Was ja eigentlich nicht so in der UFC ist, sonst sind immer die hohen, wird es immer gestaffelt von der hohen Gewichtsklasse runter zur niedrigen Gewichtsklasse, sprich normalerweise müsste Weidman gegen Rockhold hier im Main Event stehen, aber natürlich ist Conor gegen Aldo das Ding schlechthin, auf das wir alle gewartet haben. Zu Chris Weidman habe ich noch zwei interessante Aussagen, die ich heute gehört habe. Zum einen hat er gesagt, dass er seine MMA-Karriere nicht beenden wird, bevor er gegen John Jones gekämpft hat. Diese Gerüchte um so einen Kampf, um so einen Superfight zwischen John Jones und Chris Weidman halten sich so in den letzten anderthalb, zwei Jahren relativ hartnäckig. Ich sag mal in den letzten anderthalb Jahren, so ist es eher zu werten. John Jones gibt dem Ganzen oder schürt die Gerüchte ab und zu mal wieder. In jüngster Vergangenheit nicht, aufgrund seiner Probleme, aber als er aktiv gekämpft hat, hat er immer wieder gesagt, ja klar, können wir mal machen. In New York wäre das der Main Event, den wir sehen wollen. Chris Weidman hat so ein bisschen durch die Blume gesagt, ja, vielleicht noch 2, 3 Kämpfe in der Middleweight Division, dann würde ich hochgehen in die Light Heavyweight Division und ja, das wäre natürlich ein Kampf, John Jones gegen Chris Weidman, das wäre unfassbar. Also für mich, ich bin großer Fan von Chris Weidman, ich finde John Jones, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, großartig. Also da muss man ja vorsichtig sein, weil John Jones hat momentan nicht die beste Reputation. Dennoch, ich finde ihn großartig und die beiden aufeinander gegeneinander zu sehen, das wäre natürlich, aufeinander wäre auch schön, aber gegeneinander wäre fast noch schöner. Dann hat Weidman noch gesagt, dass jetzt geht's um so Doping-Geschichten. Also ihr wisst, da muss ich erstmal einleiten, ihr wisst ja, dass seit Juli diese neuen Doping-Richtlinien der UFC gelten und man hat mit der USADA eine weltbekannte Anti-Doping-Organisation an der Hand, die gesagt hat, wir testen jetzt UFC-Fighter immer, also ohne, dass sie vorher davon was wissen und ja, also das wird auf jeden Fall den ganzen Sport revolutionieren und Chris Weidman hat verraten, dass weder er noch andere Teamkollegen aus seinem Gym, und es sind ja ein paar, die da in der UFC kämpfen, bislang von der USADA getestet wurden. Der von der UFC, jetzt überlege ich gerade, wie der Vogel heißt, Nowitzki heißt der, glaube ich, mit Nachnamen. wenn ich mich nicht täusche. Der Vorname fällt mir jetzt spontan nicht mehr ein. Das ist auf jeden Fall der Typ, der das Anti-Doping-Programm der UFC so ein bisschen koordiniert. Jetzt gucke ich kurz mal nach, dass ich hier euch den Namen noch nennen kann. Wenn ich ihn nicht finde, haben wir halt Pech gehabt. Ich glaube, Dave Nowitzki heißt der Typ. Jeff Nowitzki heißt er. Jetzt habe ich's. Jeff Nowitzki, der hat gesagt, ja, es geht zwar schon los, dieses Anti-Doping-Programm, aber momentan ist man noch dabei, so eine Datenbank aufzubauen. Sprich, man spricht sich gerade mit Fightern ab, wo können wir euch antreffen, wenn wir euch zufällig testen wollen. Sie müssen ja, also die Kämpfer müssen ja Orte angeben, an denen man sie dann auch antreffen kann. So dass jetzt nicht da irgendwie so ein USADA-Vogel kommt und muss da die halbe Stadt nach irgendeinem Kämpfer absuchen. Ja, sowas sind sie gerade irgendwie am Installieren und später wird es dann wohl auch so sein, dass wir als Fans jederzeit gucken können, welche Kämpfer wann und wie oft getestet wurden. Also angeblich will man das alles extrem transparent gestalten, diese neuen Richtlinien, und natürlich werden dann uns auch Verstöße sofort auffallen. Und das wird interessant sein zu beobachten, wenn sie das so durchziehen, wie viele Leute dann wirklich erwischt werden. Vielleicht noch was zu den Testmethoden. Im Vorfeld, also wenn sie out of competition getestet werden, so muss man es eigentlich sagen, da guckt man eigentlich nur auf die harten Dinger, Blutdoping, Wachstumshormone, alles mögliche, dieses natürlich Steroide, was Dennis Siver da sich reingepfiffen hat, HGH oder wie das Zeug da heißt, also diese harten Sachen werden da abgecheckt, da geht's weniger darum, ob jemand mal einen Joint geraucht hat, und man testet entweder Blut oder Urin. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Faktor. Urin sind die Tests ja ein bisschen fragwürdiger, aber wirklich nur ein bisschen. Und es wird wohl keine Urin- und Bluttests geben, sondern sowohl als auch. Aber das ist jetzt erstmal besser als gar nichts. Und 6 Stunden vor den Weigh-ins bis 6 Stunden nach dem Kampf wird die USADA das komplette Paket an Dopingtests auspacken, was es so auf der Welt gibt. Also da wird sozusagen das gute Besteck rausgeholt und dann wird mal richtig schön getestet. Alle Proben werden eingefroren und können auch später nochmal nachgetestet werden, wenn zum Beispiel neue Testmethoden vorhanden sind, dass man andere Sachen nachweisen kann, die man vielleicht jetzt noch nicht nachweisen kann. Sollte man dann in 3-4 Jahren die Möglichkeit haben, werden auch alte Proben wieder rausgeholt und nochmal nachkontrolliert. Das könnte also interessant werden für die nächsten Jahre. Klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend und ich kann verstehen, dass Chris Weidman, der ja immer wieder sich dafür ausspricht, härter zu bestrafen und stärker zu kontrollieren, ein bisschen unzufrieden damit ist, dass bislang bei ihm noch nichts von irgendwelchen Veränderungen angekommen sind. Aber das kann auch daran liegen, dass er nicht unbedingt der Kämpfer ist, den man jetzt als erstes testen würde, weil er eigentlich nicht den Ruf hat oder nicht im Verdacht steht, sich da irgendwas reinzupfeifen. Aber wer weiß ja schon genau. Dann komme ich noch zu einem Kampf, der angekündigt wurde. Vitor Belfort wird auf Dan Henderson treffen. Ja, ich musste einfach schmunzeln, als ich diesen Main Event gehört habe für irgend so eine brasilianische Fight Night. Ich wollte es einfach mal erwähnt haben. Ihr habt es wahrscheinlich eh mitbekommen, aber es ist einfach, es ist so wieder so eine Zeitreise fast schon. Vitor Belfort sah im Kampf gegen Chris Weidman eigentlich aus wie so ein, ja, Überbleibsel aus längst vergangenen Tagen, und bei Dan Henderson ist es eigentlich auch so, und jetzt treffen die beiden hier auch nochmal aufeinander. Diesen Kampf gab es ja schon. Ja, also das ist halt die UFC. Ich weiß auch nicht, also so richtig gut finde ich den Kampf nicht, weil für mich beide nicht mehr in den Octagon gehören, aber sie haben viele Fans und sie werden dafür sorgen, dass viele Leute sich ihren Kampf angucken, da bin ich mir sicher. Dann hat sich die UFC von Josh Thompson getrennt, Fragezeichen, oder hat sich Josh Thompson von der UFC getrennt? Fakt ist eins, er hat alle seine Kämpfe bestritten, die er vorher mit der UFC ausgedealt hat, und dann hätte man über einen neuen Vertrag verhandeln sollen, das tat die UFC auch. Laut Josh Thompson war das Angebot allerdings nicht besonders gut, das ihm die UFC unterbreitet hat. Das erste Angebot hat er wohl vor dem Michael Johnson Kampf war das, glaube ich. War das der Kampf gegen Michael Johnson, den er umstritten verloren hat? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall im Vorfeld hat er noch 2 Kämpfe übrig gehabt. Da haben sie ihm das erste Angebot unterbreitet. Damit war er nicht zufrieden. Das zweite kam dann nach seiner vorletzten Niederlage. Das war natürlich noch schlechter. Und dann hat Josh Thompson gesagt, nee, also das ist mir zu wenig, dann gehe ich wieder zu Bellator, oder nicht wieder, sondern dann gehe ich zu Bellator. Warum sage ich wieder? Weil natürlich sein alter Strikeforce-Buddy da jetzt die Zügel in der Hand hält. Was er auch noch gesagt hat, Josh Thompson, ein wichtiger Grund, warum er auch zu Bellator gegangen sei, wäre, dass er jetzt von Reebok nur $5,000 pro Kampf bekommt. Da gibt's ja die Staffelung, habe ich ja ein paar Mal schon erklärt. Und früher hätte er wohl zwischen 60 und 80.000 Dollar an Sponsorengeldern pro Fight Night bekommen. Und ja, bei Bellator sind es immerhin noch $20,000. Und er sagte, das ist praktisch dann ein Angebot, das die UFC nicht mehr ausstechen kann. Ich frage mich natürlich, warum Josh Thompson von heute auf morgen alle Sponsoren verliert. Denn man darf ja nicht vergessen, den Kämpfern ist es ja nicht untersagt, Sponsorenverträge weiterhin zu haben, sondern es ist ihnen ja nur untersagt, diese Sponsoren dann bei der Fight Night oder bei dem Pay-Per-View oder was auch immer und bei den Weigh-ins zu präsentieren. Aber wenn ich jetzt wirklich Sponsoren für 60 bis 80.000 Dollar an der Hand habe, dann gehe ich mal davon aus, dass da schon noch ein paar wenigstens übrig bleiben. Klar, viele werden abspringen, weil es halt keinen Sinn mehr macht, Kämpfer zu sponsoren, die dann nicht dein Logo durch die Gegend tragen können, jedenfalls bei den wichtigen Events. Aber er sagt ja im Endeffekt, alle Sponsoren sind jetzt weg und bei Bellator kommen wenigstens noch so viele, dass ich $20,000 mache. Das würde mich mal interessieren, ob das wirklich so ist, dass so viele Sponsoren dann abspringen, beziehungsweise alle abspringen und man wirklich nur noch mit den $5,000 am Ende dasteht. Misha Tate hat gesagt, bei ihr zum Beispiel sind gar keine Sponsoren abgesprungen. Sie hat noch genau dieselben Sponsoren wie vor dem Reebok-Deal. Gut, kann man jetzt natürlich sagen, Misha Tate sieht nochmal ein bisschen anders aus und da kann man vielleicht dann auch, weiß ich nicht, so eine Kampagne fahren, hier hübsch und trotzdem tough oder weiß der Kuckuck, ich weiß es nicht. Aber ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Josh Thompson hier auch so ein klein wenig nachtreten will in Richtung UFC. Wobei, mir ist schon bewusst, dass der Reebok-Deal für die meisten Kämpfer erstmal keinen so richtigen Sinn macht, ganz klar. Dann gestern Nacht ging es über Twitter, Facebook und Instagram. Shaquille O'Neal hat mit Nate Diaz im Gym trainiert, so ein bisschen Jiu-Jitsu, ein bisschen Striking. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr auf @mmaradio.de geht, also auf Twitter. Da habe ich einen Tweet verfasst, da sieht man zum einen ein Video, wie Shaquille O'Neal ganz aufgeregt Nate Diaz zuguckt, wie er gerade Jiu-Jitsu... Nee, ich glaube, er hat da irgendwelche Falltechniken den Jungs beigebracht. Und natürlich habe ich das auch auf Facebook gepostet, also wenn ihr das da angucken wollt, könnt ihr das auch mal machen. Finde ich irgendwie, das ist ein schönes Bild, wie dieser Riese Shaquille O'Neal mit Nate Diaz, der ja auch nicht der Kleinste ist, da zusammen trainiert, aber es sieht einfach lustig aus. Und ja, ich bin ja auch ein großer Shaquille O'Neal-Fan früher gewesen, deswegen freue ich mich, wenn der Typ ab und zu mal wieder bei der UFC auftaucht. Macht das ja zumindest bei den Miami-Events relativ regelmäßig. Trainiert auch Jiu-Jitsu. Es gab auch schon mal Gerüchte vor einigen Jahren, dass Shaquille O'Neal vielleicht sogar mal einen UFC-Kampf bestreiten könnte. Und in Zeiten von CM Punk ist es ja gar nicht so abwegig, muss man sagen, dass es sowas mal geben könnte. Dann noch ein Fight-Announcement habe ich mit dabei. Fabrizio Verdum gegen Cain Velasquez 2 sei gebucht. Es steht noch nicht fest, wann dieser Kampf stattfinden wird. Dana White hat das Rematch von UFC 188 mittlerweile bestätigt. 2-3 Sachen dazu. Zum einen finde ich es ein bisschen unglücklich, dass es jetzt schon diesen Revanche-Kampf gibt. Eigentlich, aus meiner Sicht, wäre er nicht nötig gewesen. Ich hätte Cain Velasquez die Möglichkeit gegeben, nochmal 1-2 Kämpfe zu bestreiten, um auch vielleicht wieder ein bisschen Selbstvertrauen aufzubauen, ein bisschen sicherer zu werden. Er hat eine sehr, sehr lange Pause gehabt vor seinem Kampf gegen Fabrizio Verdum. Eigentlich wollte Cain Velasquez unbedingt im Oktober kämpfen. Jetzt sieht's eher so aus, dass er bis Februar warten muss. Dann hat er also wieder eine lange Pause dazwischen. Und ich glaube, es hätte hier bessere Möglichkeiten gegeben für Verdum. Ja, ich hätte Velasquez auf jeden Fall vorher nochmal gegen jemand anderes kämpfen lassen, aber die UFC hat sich jetzt für diesen Weg entschieden, liegt mit Sicherheit auch daran, dass Verdum gegen Velasquez 2 die höchste Buy-Rate erzielen wird, so als Heavyweight-Titelkampf, weil außer jetzt vielleicht noch Fedor Emelianenko würde mir keiner einfallen, der so richtig für Wirbel im Pay-Per-View-Zirkus sorgen würde, also immer nur auf diesen Heavyweight-Titel bezogen. Ja, also das wird es dann für uns geben im Februar, wenn ich schon Fedor gerade angesprochen habe. Kleine interessante Nachricht, in die man nicht zu viel hineininterpretieren sollte. Fedor Emelianenko wurde für den 19.09. von Bellator für ein Fanfest in San Jose gebucht. Das ist eine ganz interessante Nachricht, weil man weiß ja, dass Fedor momentan mit einigen MMA-Organisationen darüber verhandelt, wo er sein Comeback-Fight zeigen wird. Und ja, ich denke mal, wenn er jetzt mit der UFC relativ weit fortgeschritten wäre und die Zeichen auf ein mögliches UFC-Debüt und MMA-Comeback von Emelianenko stehen würden, dann würde er vielleicht jetzt nicht so einen Deal annehmen, ja? Dann würde er jetzt nicht am 19.09. zu Bellator gehen. Sage ich jetzt mal. Kann aber auch sein, dass ich da völlig falsch liege, aber ja, ist auf jeden Fall merkwürdig. Noch was, weil wir gerade bei den Heavyweights sind. Junior Dos Santos und Alistair Overeem lassen nicht locker, beide nicht. Auf Twitter geht's ja schon seit Wochen eigentlich hin und her zwischen den beiden. Der eine unterstellt dem anderen Dopingmissbrauch, der andere sagt, der eine wäre feige und würde den Kampf aus dem Weg gehen. Jetzt sieht's so aus, als ob wir endlich diesen Kampf dann auch irgendwann mal, muss man sagen, zu sehen bekommen. Denn Junior Dos Santos hat nun auf Twitter zugestimmt, hat gesagt, hier, make it happen. Und hat die UFC und Dana White und Konsorten ins Ad gesetzt. Also alle wissen jetzt davon, dass Junior Dos Santos nun offiziell diesen Kampf gegen Alistair Overeem angenommen hat. Overeem hat sowieso schon die ganze Zeit gesagt, er möchte gegen Junior Dos Santos kämpfen. Dos Santos wird wahrscheinlich nicht vor Dezember fit werden. Das heißt, wir müssen dann unter Umständen bis zum 12.12. auf diesen Kampf warten. Das würde ich natürlich toll finden, wenn es dieser Kampf auch noch auf die UFC 194 Card schaffen würde. Könnte aber auch sein, dass man diesen Kampf dann bei UFC on Fox 17 stattfinden lässt. Denn, da sind wir beim nächsten Thema, da wurde mittlerweile bekannt gegeben, was der Main Event ist. Rafael Dos Anjos wird seinen Titel, seinen Lightweight-Titel zum ersten Mal verteidigen müssen gegen den Cowboy Donald Cerrone. Das Ganze am 19.12. in Orlando. Und ihr wisst, dass die UFC on Fox Events werden in der Regel immer ganz gut bestückt. Und ja, im Dezember erzielt die UFC traditionell eigentlich auch immer eine gute oder ein gutes Rating, weil die Fox-Kollegen während den viel gesehenen NFL-Spielen auch die UFC so ein bisschen bewerben und das kommt natürlich dann solchen UFC und Fox-Veranstaltungen zugute. Also das ist auch nochmal ein Fight-Announcement, Cerrone gegen Dos Anjos, freue ich mich drauf. Ist schon fast ein bisschen merkwürdig, Donald Cerrone so lange nicht mehr gesehen zu haben. Das ist also, ab und zu gucke ich mal auf Twitter, ob er noch lebt, aber sieht gut aus, sieht gut aus. Das letzte Thema ist die UFC in Dublin am 24.10. in der Three Arena. Da wurde jetzt der Co-Main-Event bekannt gegeben. Stipe Miocic trifft auf Ben Rothwell. Ich würde diesen Kampf unter normalen Umständen jetzt nicht erwähnen, aber da man davon ausgehen kann, dass sollte Stipe Miocic diesen Kampf gewinnen, er unter Umständen dann wirklich auch eigentlich einen Titelkampf mal verdient hätte, glaube ich, sollte man diesen Kampf hier mit erwähnt haben. Also Miocic gegen Rothwell in Dublin, der Co-Main-Event. Man hat auch versucht, Gunnar Nelson noch irgendwie auf diese Card zu bringen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Gunnar Nelson noch irgendwie auf die Dublin Card kommt, muss man sagen. Aber sein eigentlich vorgesehener Gegner, Damien Maia, hat wieder eine böse Entzündung. Diesmal im linken Bein, gibt's auch ein relativ übles Bild in den diversen MMA-Medien, wo man das sieht, dass er sich da wieder eine Entzündung zugezogen hat. Und das Ding ist ja, Damien Maia hatte Anfang des Jahres schon eine Entzündung im Knochen, die dafür gesorgt haben, dass man sich zumindest mal Gedanken um ihn machen musste. Also es sah mal zeitweise gar nicht so gut aus. Ich spreche hier wirklich von lebensbedrohlich. Und jetzt hat er sich praktisch wieder so eine schwere Infektion zugezogen. Es sieht danach aus, oder es wird vermutet, dass es daran liegt, er ist halt ein Jiu-Jitsu-Guy, wisst ihr ja. Und die meisten Staph-Infections, das ist die Erkrankung, von der wir hier reden, holt man sich eigentlich, wenn man auf unsauberen Matten trainiert. Ja, das ist dann eigentlich immer so der Punkt, wenn du da eine offene Wunde hast, dann kommt da irgendwelche Schlonze rein von irgendeinem Vogel, der da sich vorher mit jemandem duelliert hat. Und ja, also die Vermutung liegt jetzt irgendwie nahe, dass bei Mayas im Jiu-Jitsu-Raum nicht so oft durchgewischt wird, sage ich jetzt mal. ist ja schon merkwürdig, dass jemand innerhalb von einem Jahr zweimal sich so eine Infektion zuholt. Wobei man natürlich sagen muss, im linken Bein, da war im Knochen sich die Infektion zuzuholen, da klingt es jetzt eher für mich danach, dass es bei einer Operation, die er da vielleicht gehabt hatte, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Aber es ist natürlich alles nur Spekulation. Ihr kennt das, so richtig wissen, was da passiert ist, werden wir wahrscheinlich erst irgendwann mal später in der Zeit. Und Zeit ist ein gutes Thema, denn ich bin durch und heute sind es nur knapp 35 Minuten. Das macht eigentlich auch gar nichts. Ich wollte diese Sendung ja eh nur dafür nutzen, mal wieder zu sagen, ich bin noch hier und ich werde auch nicht gehen. @mmaradio.de auf Twitter, Facebook, sucht da nach MMA Radio, schickt Themenvorschläge, schickt Fragen, ich hab Bock drauf und bewertet MMA Radio auf iTunes. Das war's. Tschüss.